Es ist 5 vor 8, das Wichtigste jetzt aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Dominik Jordan. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Ein neues NATO-Hauptquartier direkt vor der Haustür. Diese Nachricht hat in Wiesbaden für Diskussionen gesorgt. Ab Ende des Jahres sollen von hier aus Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für ukrainische Streitkräfte koordiniert werden. Einige Wiesbadener befürworten das, andere fühlen sich damit nicht wohl. Unserem Reporter sagten die Menschen vor Ort: Letztendlich natürlich heißt es auch, dass ja Wiesbaden sich ja auch in eine gewisse Position einfach steckt, dass es halt gefährlich werden könnte. Ich glaube, dass wir uns damit noch mehr zur Zielscheibe machen, als wir es ohnehin schon sind, und fühle mich nicht ganz so gut damit. Da wird jeder sagen, ich möchte das nicht vor meiner Haustür, aber ich sehe, dass es unabdingbar ist, da die Amerikaner hier nun mal einen festen Standort haben. Wenn man hier schon einen Stützpunkt hat, finde ich, kann man den auch nutzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich da wirklich was verändern wird. Also jetzt für die Wiesbadener oder für die Gefahr, die hier für die Stadt besteht. Tödlicher Unfall in der Schweiz. Bei Lausanne ist ein Baugerüst eingestürzt und hat 3 Arbeiter unter sich begraben. Laut Polizei wurden 8 weitere Menschen verletzt, 4 davon schwer. FFH-Reporterin Soita Sovali. In der Gemeinde Prelé wird an einem hölzernen Hochhaus gebaut, das Teil eines Einkaufskomplexes ist. Laut Polizei ist das Gebäude fast 60 Meter hoch. Plötzlich löst sich das Gerüst auf einer Seite des Turms. Zeugen berichten, dass ein Lastenaufzug hinabgestürzt ist und das komplette Gerüst auf der Nordseite mitgerissen hat. Ob das stimmt und wie das passiert konnte, sagen die Ermittler aber nicht. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt worden. Feuerwehr und Spezialfirmen versuchen jetzt, die verbliebenen Gerüste des Gebäudes zu sichern. Niederlage für den Fußball-Bundesligisten Mainz 05 vor Gericht. Die fristlose Kündigung gegen den Fußballer Anwar El Ghazi wegen eines Social-Media-Posts ist unwirksam. Das hat das Arbeitsgericht in Mainz entschieden. FFH-Reporter Niklas Beckmann. El Ghazi äußerte sich nach dem Hamas-Angriff auf Israel pro-palästinensisch. Das ist kein Kündigungsgrund, sagen die Richter. Durch das Urteil stehen dem Spieler offene Gehälter und Bonuszahlungen zu, insgesamt rund 1,7 Millionen Euro. Und die Mainzer müssen ihn wieder als Profi beschäftigen. Der Verein will die Gerichtsentscheidung prüfen. El Ghazi hatte gegen die fristlose Kündigung geklagt. Sein Vertrag in Mainz läuft noch bis zum nächsten Jahr. Frisch geborene Hundewelpen einfach ausgesetzt in einem Park in Fellmar. Um den Fall aufzuklären, hat die Tierschutzorganisation PETA jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Wer Hinweise gibt, die zur Verurteilung des Täters führen, bekommt 500 Euro, teilte eine Sprecherin mit. Ein Jogger hatte Anfang der Woche 9 Welpen nachts im Ahnepark gefunden. Ein Welpe ist laut Polizei inzwischen gestorben. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Uta Schmidt. Ja, da wird's langsam weniger, glücklicherweise. Aber immer noch Achtung, Autofahrer auf der A661 Egelsbach-Oberursel. Zwischen Offenbacher Kreuz und Offenbach-Taunusring läuft ein Hund über die Fahrbahn. Also bitte fahren Sie hier besonders vorsichtig. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Homberg-Ohm und Alsfeld-West. 6 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. A5 Kassel-Frankfurt zwischen Hattenmacher-Dreieck und Alsfeld-Ost. 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall auf der linken Spur. A6 Mannheim-Kaiserslautern zwischen Viernheimer Dreieck und Mannheim-Sandhofen. 5 Kilometer Stau wegen eines Unfalls und deswegen staute sich auch in der Gegenrichtung 2 Kilometer. Und B7 noch Stadtgebiet Kassel, Vollsperrung der Leipziger Straße, da ist eine Ölspur. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Gute und sichere Fahrt für Sie. FFH, das Wetter. Die Schwüle verdünnisiert sich aus dem FFH-Land. In der Nacht wird es immer trockener, also die Luft wird trockener bei uns. 14 bis 10 Grad und morgen kriegen wir einen Mix aus Sonne und Wolken. Freundlich das Ganze. Also vielleicht regnet es tagsüber noch mal so ein bisschen irgendwo. Aber so richtig maßgeblich kommt da nichts mehr runter. Temperaturen morgen bis 23 Grad und vor allen Dingen Richtung Abend wird es immer schöner.